im Zusammenhang damit, dass die USA erneut die Sanktionskampagnen gegen die TV-IAKA eingeleitet haben, antwortete der Sprecher des TV-IAKA-Außenministeriums auf die Fragen eines Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Darüber berichteten im Zeitraum vom 3. bis zum 7. April die russische Nachrichtenagentur TASS, die kubanische Prensa Latina, die chinesische Xinhua, die Nachrichtenagentur Kyodo und der Sender NHK in Japan und die Internet-Homepages des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands.